Madame, ich sehe, ihr bildet euch an meiner Schule. Des Zöglings Fortschritt ist des Meisters Ehre. Ich beglückwünsche uns beide. Wer ist es, der also dieser Welt schleudert, in deren Schlingung zeigt er? Mit dir, mein adeliger Musikophilus, werde ich also gleich einen kurzen, schlagfertigen Dialog führen. Ihr, Madame, erwartet mich in jener Herberge, wohin ich euch begleiten darf. Ich bin der Mann jener Dame. Nun zieh! Ist euer Stand in meinem Erben würdig? Zieh, oder ich prügle dich! Ich dürfte es nicht, so ihr nicht Ritter werdet! Oh, ich mag deines Herzogs Kind sein. Nichts ist erwiesen. Zieh, oder ich spieße dich auf wie eine Wappenratte. Es geschieht in der Notwehr! Dein kostbares Schnarrwerk könnte Schaden nehmen. Leg es ab! Arnoi!